Anders als die Wale mussten unsere Vorfahren, um in See zu stechen, nicht warten, bis ihre Körper ans Wasser angepasst waren. Sie erfanden einfach das nötige Hilfsmittel. Statt sich Flossen wachsen zu lassen, tüftelten sie an einem schwimmenden Untersatz. Das ging schneller. Es dauerte nicht Jahrmillionen, sondern nur ein paar Generationen. Mit ihren neuen Booten ruderten die Sapiens allerdings erstmal nur bis zu den Inseln, die sie von der Küste aus sehen konnten. Von da aus wagten sie sich weiter, von einer Insel zur nächsten, bis sie die letzte Insel erreicht hatten. Jetzt war kein Landpünktchen mehr am Horizont zu sehen. Standen sie am Ende der Welt? Ein paar besonders kühne Zeitgenossen wollten das offenbar nicht glauben. Sie spekulierten darüber, ob sich hinter dem Horizont nicht noch weitere Inseln versteckten. »Woher wollt ihr wissen, dass das so ist?«, fragten die Vorsichtigen. »Und woher wollt ihr wissen, dass es nicht so ist?«, erwiderten die Mutigen. »Ihr habt es ja nicht ausprobiert.« Wie auch immer das Gespräch ausgegangen ist, einige müssen beschlossen haben, das Risiko auf sich zu nehmen und ins Unbekannte zu fahren, um nachzusehen. Sie beluden ihre Flöße oder Kanus mit Wasser und Vorräten und ruderten drauf los. Sie ruderten und ruderten, bis die Insel, von der sie aufgebrochen waren, hinter ihnen verschwand, ohne dass vor ihnen eine neue auftauchte. Langsam wurden die Vorräte knapp. Wenn sie weiterfuhren, schafften sie es womöglich nicht mehr zurück. Was hättest du in ihrem Fall gemacht? Einige der Mutigen bekamen jetzt vielleicht doch Bammel und kehrten um. Andere, die mutigsten der Mutigen, fuhren weiter. Irgendwann haben sie dann wahrscheinlich einen Vogel am Himmel gesehen. »Der muss ja irgendwoher kommen«, sagten sie sich und legten sich noch einmal kräftig ins Zeug, bis sie schließlich Australien erreichten. Das war vor ungefähr 50.000 Jahren. Dieser Aufbruch unserer Vorfahren nach Australien war eines der wichtigsten Ereignisse überhaupt in der Geschichte der Menschheit. Wichtiger sogar als die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus oder Neil Armstrongs Flug zum Mond. Denn in dem Moment, in dem unsere Vorfahren den australischen Strand betraten, verwandelte sich der Mensch in das gefährlichste Tier der Welt. Oder besser gesagt, in den Herrscher über den Planeten. Bis dahin war unser Einfluss auf die Umwelt ziemlich klein gewesen. Aber mit der Ankunft in Australien haben wir begonnen, das Gesicht der Erde komplett zu verändern.